Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Michelangelo. Einsamer Rebell mit Pinsel und Meißel. Von Sandra Pfitzner. Fades Licht fällt durch die wenigen Fenster. Der Mann, der in der Mitte der riesigen Halle arbeitet, wirkt unscheinbar im gewaltigen Mauerwerk. Er steht auf einem Gerüst, in 20 Meter Höhe, direkt unter der Decke. Sein Blick ist nach oben gerichtet, konzentriert. Ein Assistent reicht ihm die Farbe. Ja, gib schon her! Aber eigentlich ist er allein. Eingetaucht in die Welt seiner Figuren, die ihn seit Monaten umgeben. Eigentlich hat er diesen Auftrag nicht gewollt. Ich bin doch kein Maler. Ich bin Bildhauer. Tag für Tag arbeitet er hier. Den Blick starr zur Decke gerichtet. Den Pinsel über den Kopf bewegend. Mal liegend, mal stehend, weit nach hinten gebeugt. Mir tut jeder Muskel weh. Meister, Vorsicht, die Farbe. Sie tropft euch aufs Gesicht. Dieser Auftrag ist der Vorhof zur Hölle. Und doch hat er nur noch dieses Werk vor Augen. Dieses Werk, mit dem er in die Geschichte eingehen wird, wie kein anderer Künstler. Das ist das Anstrengendste, was ich je gemacht habe. Rom im Jahre 1510. Seit 2 Jahren arbeitet hier im Vatikan der berühmteste Künstler seiner Zeit. Ja, hier drüben! Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. Oder kurz Michelangelo. Ich brauche mehr Farbe! Sein Auftrag kommt direkt vom Oberhaupt der katholischen Kirche, von Papst Julius II. Und er ist im wahrsten Sinne des Wortes monumental. Halt mal. Die Decke der Sixtinischen Kapelle soll Michelangelo bemalen. 535 Quadratmeter wird das Deckenfresko messen. Das ist so groß wie 2 Tennisplätze. Ins Zentrum malt Michelangelo eines der berühmtesten Gemälde der Welt. Die Erschaffung Adams. Meister, das ist unglaublich. Man spürt geradezu die Energie, die von Gottes ausgestrecktem Finger zu Adam übergeht. Ja, ja. Das ist der Moment, bevor alles anfängt. Hier, nimm mal. Gleich wird sich Adam erheben und der ewige Tanz der Menschen beginnt. Heutzutage besuchen pro Jahr mehr als 6 Millionen Menschen aus aller Welt die Sixtinische Kapelle. Unter den berühmten Fresken des Michelangelo wird auch der neue Papst gewählt. Abgeschottet von der Außenwelt geben die Kardinäle hier ihre Stimme ab. Bis heute gilt Michelangelo als Inbegriff des Künstlers schlechthin. Er hat einige der bedeutendsten Kunstwerke der Weltgeschichte geschaffen. Aber wer ist der Mensch, den die Zeitgenossen schon zu Lebzeiten Il Divino, den Göttlichen, nennen? Und was macht seine Kunst so revolutionär? Michelangelo kommt am 6. März 1475, einem Montag, 4 Stunden vor Tagesanbruch zur Welt. In dem kleinen Ort Caprese, in der Nähe der italienischen Stadt Florenz. Hier ist sein Vater Lodovico Buonarroti für 1 Jahr Podestà, der Stadtvogt, also der offizielle Vertreter der Stadtherren von Florenz. Obwohl das alles schon mehr als 500 Jahre her ist, weiß man über Michelangelos Leben eine ganze Menge. Schon als er noch lebte, schrieben 2 seiner Freunde seine Lebensgeschichte auf. So berühmt war er. Solche Bücher nennt man Biografien. Heute weiß man aber, dass nicht alles, was seine Biografen geschrieben haben, genauso passiert ist. Seine Biografen bewunderten ihn sehr und übertrieben manchmal ein bisschen. Zum Beispiel Ludovico gibt seinem Sohn den Namen Michelangelo, was übersetzt heißt Erzengel Michael. Als der Biograf das erzählt, gerät er ins Schwärmen. Er tat dies, ohne weiter darüber nachzudenken und von Höherem gelenkt, um anzudeuten, dass er ein himmlisches und göttliches Wesen jenseits sterblicher Sphären war. Noch als Säugling geben die Eltern Michelangelo in die Obhut einer Amme. Bei vielen höher gestellten Familien ist es damals üblich, dass die Mutter ihr Baby nicht selbst stillt. Die Amme lebt in Settignano. In der Nähe des kleinen Dorfes wird Marmor abgebaut, weshalb auch der Mann der Amme als Steinmetz arbeitet. Was ist das? Marmor, ein besonders wertvolles Gestein. Wie das glänzt. Darf ich auch mal versuchen, mit dem Meißel das abzuschlagen? Na klar, hier, probier's aus. Boah, das ist aber schwer. Da geht ja gar nichts ab. Puh, so viel Kraft habe ich nicht. Ach, das wirst du schon noch lernen. Du brauchst nicht nur Kraft, du brauchst vor allem Geschick. Als Michelangelo älter wird, wächst er hauptsächlich in Florenz auf. Es ist eine mächtige Stadt, eine Republik, die unabhängig ist von Kaiser und Papst. Hier haben einige einflussreiche Familien das Sagen, Kaufleute im Wesentlichen. Der wichtigste Wirtschaftszweig der Stadt sind Geldgeschäfte. Florenz ist eine Stadt der Banken. Besonders eine Familie ist damit reich und mächtig geworden, die Familie Medici. Sie wird später im Leben Michelangelos eine wichtige Rolle spielen. Michelangelos Familie ist zwar angesehen, aber verarmt. Vater Ludovico hält die Familie mit kleineren Anstellungen über Wasser. Michelangelo ist der zweitälteste von 5 Brüdern. Schon als Kind ist er ganz anders als der Rest der Familie. Wie der heilige Georg einen anblickt. Wie hat das der berühmte Donatello bloß geschafft? Und spiel. Ich hab die Murmeln dabei. Nein, ich hab keine Zeit. Ach, komm schon. Der Schatten auf dieser Hand muss noch stärker werden. Der kleine Michelangelo hat nur eine Sache im Kopf. Malen. Du bist so ein Stubenhocker. Langweilig. Stets sieht man ihn mit dem Zeichenstift in der Hand. Völlig verwunderlich ist das nicht. Denn in Florenz findet man Kunst an jeder Straßenecke. Überall tönt es aus den Werkstätten der Künstler und Handwerker. In den Palazzi der reichen Familien schmücken beeindruckende Gemälde die Wände. Und seit 50 Jahren steht der prächtige Dom mit seiner riesigen Kuppel. Es ist die Zeit der Renaissance. Das bedeutet Wiedergeburt. Wissenschaftler haben dem Zeitalter diesen Namen gegeben. Sie hatten den Eindruck, dass sich die Welt seit der Antike nicht viel weiterentwickelt hatte. In der Renaissance hingegen herrscht Aufbruchstimmung. Die Menschen sind voller Wissensdurst. Sie forschen und machen wichtige Erfindungen. Wie zum Beispiel Johannes Gutenberg. Er erfindet den Buchdruck, mit dem zum ersten Mal Wissen schnell an viele Menschen verbreitet werden kann. Seefahrer unternehmen weite Reisen, um fremde Länder zu erkunden. Christoph Kolumbus stößt dabei auf einen noch unbekannten Kontinent: Amerika. Auch der kleine Michelangelo steckt voller Tatendrang. Er will Künstler werden. Sein Vater Ludovico ist davon nicht begeistert. Michelangelo, Künstler, das ist doch kein anständiger Beruf. Wir Buonarroti sind schließlich eine alte und ehrbare Familie. Sein Vater schickt ihn in eine Lateinschule. Pictor, pictoris, pictori. Doch Michelangelo zeichnet lieber. Ein Freund stellt ihm den berühmten Freskenmaler Domenico Ghirlandaio vor. Michelangelo ist begeistert. Er will Ghirlandaios Lehrling werden. Sein Vater ist strikt dagegen und bestraft ihn mit einer Tracht Prügel. Dir werde ich helfen. Die Buonarroti sind keine Handwerker. Doch schon jetzt zeigt sich eine Eigenschaft, die Michelangelo sein Leben lang auszeichnen wird. Seine Hartnäckigkeit. Er bleibt stur. Und Vater Ludovico gibt tatsächlich nach. Mit 13 Jahren wird Michelangelo Lehrling in der Werkstatt des berühmten Domenico Ghirlandaio. Und er bekommt sogar Geld für seine Arbeit, was damals keineswegs üblich ist. Künstler. Noch heute ist das für viele kein anständiger Beruf. Das weiß auch Alexander von Schlieffen. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet er als Maler und, damit ist er eher die Ausnahme, lebt davon. In einem Hinterhof in Berlin hat er sein buntes Atelier, das gleichzeitig auch seine Wohnung ist. Überall hängen seine Gemälde. Porträts in Orange und Blau, Frauen in altertümlichen Gewändern, Pilzlandschaften. Aber wusste er, wie Michelangelo, schon immer, dass er die Malerei zu seinem Beruf machen will? Wir hatten im Kunstunterricht einmal das Projekt Porträtzeichnen. Ich hatte das vorher noch nie gemacht und dann haben wir einen Klassenkameraden gezeichnet und das gelang mir irgendwie und plötzlich stand die ganze Klasse um mich herum und war erstaunt über das, was da so ein bisschen altmeisterlich gezeichnet erschienen war. Und daraufhin ist die Kunstlehrerin gekommen und hat das dann den anderen Lehrern gezeigt und die haben mich dann gefördert. Also bin ich quasi durch einen Zufall in die Zeichnung und die Malerei gekommen. Begeistert war auch sein Vater nicht von der Berufswahl. Mein Vater war Kaufmann und für den war das überhaupt nicht nachvollziehbar, A, dass man sowas macht, dass man sowas kann oder auch, dass es eine Bedeutung haben kann. Also Kunst spielte in seinem Kosmos keine Rolle. Er war mit einer Frau verheiratet, das war meine Stiefmutter, die war Töpferin und die hat das auch entdeckt und hat ihm gesagt, der muss das machen, der kann nichts anderes machen. Also nicht im negativen Sinne, der kann nichts anderes machen, aber im Sinne von, die Anlage ist stark und aus dem wird kein ordentlicher Jurist. Alexander von Schlieffen studierte an zwei renommierten Kunstakademien. So etwas gibt es in der Renaissance noch nicht. Aber auch Michelangelo muss als erstes die Grundlagen des Malerhandwerks erlernen. Denn selbst ein Genie muss üben. Die Renaissance ist eine Zeit des Fortschritts, auch in der Kunst. Es gibt zahlreiche neue Techniken. Wie zum Beispiel die Zentralperspektive. Wie die Welt aussieht, das hängt davon ab, wo ich als Betrachter stehe. Je weiter Figuren und Gegenstände von mir entfernt sind, desto kleiner erscheinen sie. Na klar! Michelangelo lernt auch die Technik der Kreuzschraffur. Je enger ich die Striche setze, desto dunkler wird die Stelle auf der Zeichnung. So entstehen auf dem Bild Schatten. Und man kann zum Beispiel die Falten eines Umhangs herausarbeiten. Er entdeckt den geometrischen Bildaufbau. Wenn ich in einem Bild Harmonie erzeugen will, dann ordne ich die Figuren und Gegenstände in der Form eines Dreiecks oder eines Kreises an. Und er übt, wie man leuchtende Farben herstellt. Ich zerstampfe Blätter, Blüten, Rinde, Beeren, Steine, Muscheln oder kleine Insekten in meinem Mörser und mische dann das Pulver mit Eigelb. Lapislazuli zum Beispiel ergibt ein wunderschönes Blau. Wenn dieser Edelstein bloß nicht so teuer wäre. Zu der Arbeit gehört wahnsinnig viel Handwerk, weil die alles selber machen mussten. Heute sind ja die Produkte schon fertig, man kauft alles fertig, man muss die Farben nicht mehr anrühren, wenn man nicht will. Die Produkte haben eine gute Qualität und dadurch tritt das handwerklich immer mehr so ein bisschen in den Hintergrund. Die Zeit der Renaissance mit ihrem hohen handwerklichen Niveau fasziniert Alexander von Schlieffen als Künstler von heute sehr. In der Kunstwelt der 80er und 90er Jahre spielte die handwerklich tradierte Malerei keine große Rolle. Es war auch nicht sehr angesehen. Man lernte das auch an den Kunstakademien nicht. Ich persönlich fand das eben immer toll. Man muss ja sein Instrument erstmal beherrschen. Und für mich persönlich hat das Handwerkliche immer auch mit der Liebe und der Hingabe an dieses Thema zu tun. Als Michelangelo heranwächst, ist Florenz zwar offiziell eine Republik, in der die Bürger das Sagen haben. Allerdings wird die Politik fast ausschließlich von einer mächtigen Familie bestimmt, den Medici. Familienoberhaupt ist Lorenzo de' Medici, der den Beinamen Il Magnifico trägt, der Prächtige. An ihm kommt keiner vorbei, der in Florenz etwas werden will. Für Michelangelo wird Lorenzo der Prächtige einer der wichtigsten Menschen seines Lebens. Denn Lorenzo liebt Kunst. In einer Kunstschule fördert er herausragende Talente. Er beauftragt Meister Ghirlandaio, ihm die vielversprechendsten seiner Schüler zu schicken. Und der schickt Michelangelo. Die jungen Nachwuchstalente werden vor allem in Lorenzos Garten geschult. Michelangelo muss sich fühlen wie im Paradies. Der ganze Garten ist voll von antiken Statuen. In der Renaissance gilt die Antike als großes Vorbild. Die Menschen beschäftigen sich mit der Philosophie und der Kunst im alten Griechenland und im alten Rom. Obwohl sie an Gott glauben, ist für sie der Mensch der Mittelpunkt des Universums. Sie sind überzeugt, der Mensch kann sein Schicksal selbst bestimmen. In Lorenzos Garten entdeckt Michelangelo seine Leidenschaft für die Bildhauerei. Eines Tages besucht Lorenzo de Medici sein kleines Gartenparadies. Michelangelo hat gerade die Kopie einer antiken Statue fertiggestellt. Es ist ein Faun, der altrömische Gott der Fruchtbarkeit und des Waldes. Ich sehe, du hast diesen Faun alt gemacht und ihm doch alle Zähne gelassen. Weißt du denn nicht, dass so alten Leuten immer der ein oder andere Zahn fehlt? Na gut. Na ja, ist ja nicht schlimm. Am nächsten Tag kommt Lorenzo wieder. Na sowas, du hast ihm ja einen Zahn ausgeschlagen. Ja, das sieht täuschend echt aus. Nun gut, geh und sage deinem Vater, dass es mir lieb wäre, ihn zu sprechen. Lorenzo verkündet Ludovico, dass er Michelangelo in sein Haus aufnehmen möchte. Und der Vater stimmt zu. Was soll er auch sonst tun? Einem Medici schlägt man schließlich nichts ab. Michelangelos Biograf erzählt das so. Nachdem er den Alten entlassen, ließ er dem Michelangelo ein hübsches Zimmer im Hause anweisen und verschaffte ihm alle Bequemlichkeiten, die er wünschte. Ja, er behandelte ihn wie einen Sohn. Michelangelo, der Sprössling einer verarmten Florentiner Familie, bekommt Zugang zu den einflussreichsten Kreisen der Stadt. Auch für die ganze Familie Buonarroti geht es aufwärts. Lorenzo verschafft dem arbeitslosen Vater einen kleinen, aber sicheren Verwaltungsposten. Doch selbst in Lorenzos Garten herrscht nicht nur Harmonie. Die Schüler wetteifern um die Gunst ihres großen Gönners. Es gibt Neid und Rivalitäten. So kommt es eines Tages zu dem wohl berühmtesten Faustschlag der Kunstgeschichte. Dabei zeigt sich eine weitere Eigenschaft Michelangelos. Er macht sich ganz gerne mal über seine Mitschüler lustig. Der Arm, den du da gezeichnet hast, der schaut ja aus wie von einem Schwein. Michelangelo! Du hältst dich wohl für was Besseres. Nimm das! Ah, du hast mir die Nase gebrochen! Für Michelangelo ist das ein herber Schlag. Seine Nase bleibt platt, entstellt. Den Angreifer schickt Lorenzo aus der Stadt. 2 Jahre lang bleibt Michelangelo in Lorenzos Kunstschule. Dann stirbt unerwartet sein Förderer mit nur 43 Jahren. Michelangelo ist untröstlich. Aber Lorenzos Sohn Piero de Medici, der jetzt die Macht hat, erteilt ihm schon bald einen Auftrag, wenn auch einen etwas ungewöhnlichen. Michelangelo, sieh nur, wie stark es heute Nacht geschneit hat. Der ganze Hof ist voll Schnee. Mach mir daraus eine Figur. Und so baut Michelangelo einen der ersten Schneemänner der Geschichte. Wie er wohl ausgesehen hat? Wahrscheinlich waren es nicht nur 3 Schneekugeln als Körper, eine Möhre als Nase und ein paar Brocken Kohle als Mund. Der Künstler war schließlich Michelangelo. Die Winteridylle kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Herrschaft der Medici über Florenz angezählt ist. Piero de Medici hat wenig Ahnung von Politik. Die Florentiner Bevölkerung respektiert ihn nicht als Stadtherrn. Eines Tages erzählt ein Freund, der ebenfalls bei Piero de Medici ein- und ausgeht, Michelangelo von einem merkwürdigen Traum. Heute Nacht im Traum ist mir Il Magnifico erschienen. Unser toter Patron. Ja, genau. Wie sah er aus? Schwarze, zerrissene Gewänder trug er. Und er befahl mir, Piero, seinem Sohn zu sagen, er werde bald aus der Stadt Doch Piero de' Medici nimmt diese Traumwarnung nicht ernst. Michelangelo aber spürt, dass Unheil naht. Ihm wird bewusst, wie eng sein Leben und seine Karriere mit dem Schicksal der Medici verknüpft sind. Panisch verlässt er Florenz. Und er behält mit seiner Vorahnung recht. Die Bürger begehren auf. Piero de' Medici und sein Bruder fliehen ins Exil. Michelangelo reist nach Bologna. Doch richtig wohl fühlt er sich nicht. Auch Aufträge als Künstler hat er kaum. Nach einem Jahr wagt er sich deshalb zurück nach Florenz. Seine Heimatstadt hat sich verändert. Sieh Rom an, das Haupt der Welt, und von dort sieh auf die Glieder. Da ist von der Fußsohle bis zum Scheitel nichts Gesundes mehr. Wir leben unter Christen, wir verkehren mit ihnen, aber sie sind keine Christen. Sie sind's nur dem Namen nach. Da wäre es wirklich besser, wir wären unter Heiden. In Florenz hat jetzt Girolamo Savonarola das Sagen. Ein Dominikanermönch, der gegen die Geldgier des Papstes und gegen das luxuriöse Leben der Reichen wettert. Er ist gegen Verschwendung und gegen Kunst. Seine Anhänger ziehen durch die Straßen und Häuser, um all das zu beschlagnahmen, was in ihren Augen für die Verkommenheit der Menschen steht. Öffnet das Tor! Wir wollen auch dieses Haus reinigen von der Sünde! In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti! Alles kommt auf den Scheiterhaufen, darunter auch viele wertvolle Kunstwerke. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti! Michelangelo ist hin und her gerissen. Denn eigentlich ist er von Savonarola fasziniert. Michelangelos Familie, die Buonarroti, sind eine eingefleischte Bürgerfamilie. Sie sind davon überzeugt, dass die Macht beim Volk liegen sollte. Wäre da nur nicht seine Loyalität und Verbundenheit zu den Medici? Die einflussreiche Familie hat ihn schließlich gefördert und ausgebildet. Und dann ist da noch Michelangelos Liebe zur Kunst, die der Prediger so verabscheut. Unter ihm hat er als Künstler keine Chance. Also wendet sich Michelangelo doch wieder an die Medici. Ein paar Familienmitglieder leben noch in Florenz. Sie hatten sich beim Volksaufstand gegen Piero gestellt. Hier findet Michelangelo Unterstützung und Schutz, aber leider nach wie vor kaum Aufträge. So fertigt er aus eigener Initiative die Figur eines schlafenden Cupido, eines römischen Liebesgottes. Die Medici sind begeistert. Unglaublich! Seht nur, er sieht aus, als stamme er geradewegs aus der Antike. Du solltest ihn so herrichten, dass er aussehe, als ob er unter der Erde gelegen hätte. Du könntest ihn als antik verkaufen und würdest besser entlohnt. Ob dieser freche Vorschlag tatsächlich ernst gemeint war? Michelangelo jedenfalls ist von der Idee fasziniert. Mit viel Geschick lässt er den Cupido altern und gibt ihn an einen Händler, der ihn prompt teuer als Antiquität verkauft. Der Käufer ist der einflussreiche Kardinal Raffaele Riario aus Rom, der eine große Kunstsammlung besitzt. Es dauert nicht lang, bis er den Betrug entdeckt. Bringt mir diesen Fälscher! Michelangelo tritt die Flucht nach vorn an und reist nach Rom. Und Frechheit siegt. Ihr seid also dieser Meisterfälscher. Ich möchte, dass ihr mir eine Statue für meine Sammlung macht. Einen Bacchus. Ich werde ihn in meinem Garten aufstellen. Bacchus ist der römische Gott des Weins. Kardinal Riario will eine Figur, die aussieht wie eine antike Statue. Aber was ist das? Michelangelo macht alles anders. Sein Bacchus ist nicht von würdevoller Statue wie bei antiken Figuren, die Michelangelo zum Vorbild nimmt. Michelangelos Bacchus sieht vielmehr ganz schön betrunken aus. Das Gesicht ist fröhlich. die Augen schielend und lüstern, so wie sie diejenigen zu haben pflegen, die übermäßig von der Liebe zum Wein besessen sind. Er hat in der Rechten eine Schale, als ob er trinken wolle, und betrachtet sie wie einer, der seine Freude an dem Getränk hat, dessen Erfinder er gewesen ist. Ein schwankender Bacchus mit benebeltem Blick? Michelangelo ahmt die Tradition der Antike nach und setzt sich gleichzeitig humorvoll mit ihr auseinander. So hat noch niemand vor ihm einen römischen Gott dargestellt. Doch Kardinal Riarius' Begeisterung hält sich in Grenzen. Diese Figur passt einfach nicht in meine Sammlung. Stattdessen gibt er die Statue einem Freund. Doch der betrunkene Bacchus hat Michelangelo Aufmerksamkeit gebracht. Ein anderer einflussreicher Kardinal ist neugierig geworden. Er gibt Michelangelo seinen ersten richtig großen Auftrag. Eine Pietà aus Marmor. Eine Pietà zeigt Maria, die Mutter Jesu, zusammen mit ihrem verstorbenen Sohn kurz nach der Kreuzigung. Zur Zeit Michelangelos ist das ein häufiges Motiv. Michelangelo stürzt sich mit Feuereifer in die Arbeit. Er reist nach Carrara, sucht dort in den Steinbrüchen wochenlang nach einem geeigneten Marmorblock. Das Kunstwerk, jedes Kunstwerk, ist schon da, bevor ich als Künstler meine Hand anlege. Es steckt im Stein. Ich muss es nur noch befreien. Ein Jahr lang meißelt er, poliert er, setzt seine ganze Energie in die Skulptur. Diese Figur muss einfach perfekt werden. 1499 wird die Skulptur in Alt-St. Peter, dem Vorgänger des heutigen Petersdoms, aufgestellt. Selbstverständlich ist auch Michelangelos Biograf höchst beeindruckt von dem Kunstwerk. Die Madonna sitzt auf dem Felsen, auf dem das Kreuz befestigt war, mit dem toten Sohn auf dem Schoße, von so großer und seltener Schönheit, dass niemand sie sieht, ohne sich im Innersten von Mitleid bewegt zu fühlen. Ganz Italien ist fasziniert. Von der Liebe in Marias Blick, von den Adern, die aus Jesu Arm treten, als hätte gerade noch das Blut in ihnen pulsiert. Von der Hand des Toten, die vor wenigen Sekunden noch nach dem Kleid der Mutter gegriffen hat. Von dem Faltenwurf des Tuches, das im harten Marmor so weich aussieht. Der Moment des Todes, von Michelangelo eingefangen. Geschafft. Michael, Angelus, Bonarotus, Florentinus, Fazierbart. Michelangelo Buonarroti aus Florenz hat's gemacht. Die Pietà ist das einzige Kunstwerk, das Michelangelo jemals signiert. Später ist das nicht mehr nötig, denn Michelangelo ist jetzt berühmt. Zu dem Zeitpunkt ist er gerade einmal 24 Jahre alt. Ein dünner junger Mann mit scharfen Gesichtszügen und einer immer noch platten Nase. Keiner kennt ihn so richtig. Wenn er an einem Kunstwerk arbeitet, dann geht er oft monatelang kaum unter Leute. Er vergisst sogar zu essen. Und oft legt er sich einfach mit seinen Alltagsgewändern ins Bett. Seine Kleidung wirkt ein bisschen schäbig. Wenn er redet, dann ist er oft grob und jähzornig. Das kann einem wahrlich Angst machen. Michelangelo ist ein Eigenbrötler, der zurückgezogen in seinem ärmlich eingerichteten Haus lebt. Kaum zu glauben, dass er auf dem Weg ist, ein sehr reicher Mann zu werden. Sein Geld gibt er jedoch nicht für sich selbst aus. Er unterstützt damit vor allem seine Familie. Michelangelo möchte den verarmten Buonarroti zu neuem Glanz verhelfen. Sein Leben lang finanziert er seinen Vater, seine Brüder und deren Kinder. Michelangelo kann also schon in jungen Jahren gut von seiner Kunst leben. Das funktioniert, weil ihm einflussreiche Männer Aufträge erteilen. Ohne diese mächtigen Schutzherren ist Kunst in der Renaissance nicht möglich. Und Und nach welchen Regeln funktioniert der Kunstmarkt heute? Die Kunstszene heute ist so wie der freie Markt heutzutage. Das heißt, es funktioniert wie alle anderen Märkte auch. Es geht darum, dass man ein Produkt oder eine Person, dass man das gut vermarkten kann, dass sich das irgendwie verkaufen lässt, dass da irgendeine Art von Geschichte dazu ist. Der moderne Markt, der ist so ein bisschen mehr wie die Popwelt auch geworden. Das heißt, dass es da Künstler schon gibt, die eher so einen Popstar-Status haben. Und dann finden die Leute das natürlich toll, sich mit denen zu schmücken. Und ich kenne den und ich bin mit dem schon essen gegangen. Oder ich habe ein Werk von ihm oder ihr. Nach 4 Jahren Rom zieht es Michelangelo zurück in seine Heimatstadt Florenz. Im Hof des Domes lagert dort seit fast 40 Jahren ein riesiger Marmorblock, mehr als 5 Meter hoch. 2 Bildhauer haben sich schon an ihm versucht, ohne Erfolg. Nun ist der Block völlig verhauen. Er hat Löcher und Schramm. Michelangelo will daraus eine Figur schaffen. Unbedingt. Ich weiß, dass ich es kann. Ich sehe den Mann im Stein. Er wartet auf mich. Florenz hat sich erneut völlig verändert. Der Predigermönch ist von der Kirche exkommuniziert und hingerichtet worden. Nun regiert das Bürgertum. Doch die kleine Republik ist in Gefahr. Die Medici wollen zurück nach Florenz, um die Macht wieder an sich zu reißen. Der Auftrag ist deshalb von höchster politischer Brisanz. Aus dem Marmorblock soll eine Art Freiheitsstatue für die Republik Florenz entstehen. Für Michelangelo ist das eine Herzensangelegenheit, trotz seiner Nähe zu den Medici. Florenz ist ein guter Ort zum Leben. Hier herrscht Freiheit. Ach, hör auf, gerade du. Was wärst du ohne die Medici? Die Kunst braucht die Reichen und Mächtigen. Ich weiß genau, was ich den Medici zu verdanken habe. Trotzdem, zu viel Macht in den Händen einer einzigen Familie. Das ist einfach nicht gerecht. Es sollten nicht ein paar wenige Menschen über das Schicksal der anderen bestimmen. Aber die Medici haben so viel Gutes für Florenz getan. Ohne sie wäre unsere Stadt immer noch ein kleines, dreckiges Dorf. Mag sein. Trotzdem, das öffnet Missbrauch Tür und Tor. Ja, jeder denkt zuerst an sich und seine eigene Familie, ist doch klar. Deshalb bleibe ich dabei. Viva la Repubblica! Michelangelo soll aus dem Marmorblock die Figur eines David schaffen. Als Symbol für die Gefahren, die der freien Stadt durch die Medici drohen. So wie der kleine Hirtenjunge David in der Bibel den starken Goliath besiegt, so kämpft auch das kleine Florenz. Mein David wird ein Sinnbild der Republik. Den riesigen Marmorstein zu behauen, ist körperliche Schwerstarbeit. Michelangelo arbeitet mit unglaublicher Energie. Die Bildhauerei erfordert höchste Konzentration. Fehler sind später kaum noch auszubügeln. Was weggemeißelt wurde, ist weg. Nur die Hand, die ganz dem Geist gehorcht, erreicht das Bild im Steine. Nach fast 4 Jahren ist die Statue dann fertig. Die Auftraggeber sind begeistert. Doch wo soll der David nun aufgestellt werden? Wenn ich mal einen Vorschlag machen dürfte, ich bin der Meinung... Der David gehört zum Dom. Nein. Was soll das heißen? Der Expertenkommission, die über den Aufstellungsort entscheidet, gehören zahlreiche Künstler an. Darunter der berühmte Leonardo da Vinci. Das ist doch Unsinn. Er muss dorthin, wo unsere Regierung ist. Ja. Schließlich fällt die Entscheidung. Der David soll links neben dem Hauptportal des Palazzo della Signoria aufgestellt werden, dem Sitz der Regierung. Ja, das ist der richtige Platz für meinen David. Ein gigantischer Wächter über die Republik. Doch wie soll David an seinen Bestimmungsort gelangen? Der Marmorkoloss wiegt mehr als 6 Tonnen, so viel wie ein ausgewachsener afrikanischer Elefantenbulle. Die Arbeiter verankern ihn auf einem Holzgestell. Mehrere Taue halten ihn in der Luft, damit er schaukeln kann und nicht durch die Erschütterungen zerbricht. Das Gestell wird über geölte Holzbalken gerollt, die immer wieder von hinten nach vorne verschoben werden. So wandert der David im Schneckentempo durch die Stadt, begleitet von einer neugierigen Menschenmenge. Seht nur, ist der riesig! Einige junge Medici-Anhänger werfen Steine auf den David, das neue Symbol der Republik. Medici zurück! Medici sind die Wohltäter von Florenz! Und jetzt hebt dieser David den Stein gegen sie! Verrat! Zum Glück bleibt die Statue unversehrt. Während des restlichen Transports begleiten Wachen die Figur. Am 8. September 1504 wird der David aufgestellt. 5,17 Meter ist er hoch und er hält alle in Atem. So hat noch niemand David dargestellt. In älteren Darstellungen ist er als kleiner Hirtenjunge zu sehen, der über dem abgeschlagenen Kopf Goliaths steht. Es ist die Szene des Sieges. Michelangelo hingegen zeigt David in dem Moment vor dem Kampf. Der Blick ist angriffslustig wie bei einem Löwen, die Muskeln sind angespannt. Gleich wird er zum überraschenden, tödlichen Angriff ausholen. Die kleine Florentiner Republik, wie sie wachsam den Bedrohungen trotzt. Aber das ist noch nicht alles. Denn Michelangelos David ist kein kleiner Junge mehr. Er ist herangewachsen zu einem stattlichen jungen Mann. Und er ist nackt. Bis heute gilt er vielen als Inbegriff männlicher Schönheit. Die Künstler der Renaissance interessieren sich sehr für den menschlichen Körper. Wo liegen die Muskeln? Wo verlaufen die Adern? Deshalb stellen sie ihre Figuren, vor allem Männer, oft nackt dar. Früher habe ich heimlich in einem Kloster Leichen seziert. Eigentlich war das verboten. Ich musste sehr vorsichtig sein, aber es hat sich gelohnt. Jetzt kann ich den Menschen darstellen, genauso wie Gott ihn erschaffen hat. Mit David gelingt Michelangelo der endgültige Durchbruch. Er ist jetzt nicht einmal 30 Jahre alt und hat zwei der bedeutendsten Kunstwerke der Welt geschaffen. Ganz Europa redet von ihm. Eine Flut von Aufträgen strömt auf ihn ein. Michelangelo nimmt alles an. Das heißt aber nicht, dass er auch alles vollendet. Im Gegenteil. Ein Großteil seiner Aufträge bricht er halbfertig ab. Auch für seinen Hang zur Unvollendung wird er bald berühmt sein. 4 Figuren? Was soll das? 15 waren bestellt! Der Piccolomini-Altar in Siena, 12 Aposteln, für den Florentiner Dom, ein Fresko für die Stadt Florenz, nichts wird fertig. Die Liste der unvollendeten Aufträge nimmt bald kein Ende mehr. Aber warum fängt Michelangelo so viele Kunstwerke an und lässt sie dann halbfertig zurück? Genau weiß das heute natürlich niemand. Wahrscheinlich hat Michelangelo oft einfach die Lust verloren. Manchmal bricht er einen Auftrag ab, um einen neuen, der ihn besonders beflügelt, anzunehmen. Wenn es keinen Spaß mehr macht, dann hört er einfach auf. Manchmal sind es jedoch auch äußere Umstände, die ihn dazu zwingen. Das zeigt zum Beispiel die Geschichte vom Julius-Grabmal. In Rom herrscht seit kurzem ein neuer Papst, Julius II. Die Menschen nennen ihn den Soldatenpapst oder auch Il Terribile, den Schrecklichen. Tatsächlich regiert Julius II. Mehr wie ein Fürst und nicht wie ein Kirchenmann. Er führt Kriege, erobert, tötet. Aber Julius II. Hat noch eine andere Seite. Er fördert Kunst. Rom möchte er im alten Glanz der Antike erstrahlen lassen. Er entwirft einen richtigen Stadtentwicklungsplan. Ein Großprojekt nach dem anderen kurbelt er an und holt die berühmtesten Künstler nach Rom. Eure Heiligkeit. Du bist also dieser Bildhauer aus Florenz. Ja, ich bin Michelangelo. Nun, Michelangelo, ich bin fast 63 Jahre alt. Noch habe ich viel Kraft und viele Pläne. Möge Gott euch beschützen. Dennoch, wer weiß, wie viel Zeit mir noch bleibt. Ich möchte, dass die Menschen sich an mich erinnern. Du sollst mir mein Grabmal bauen. Nicht, wenn ich tot bin, jetzt, wo ich noch lebe. Eure Heiligkeit, ich verspreche euch, ich baue euch das großartigste Grabmal, das die Welt je gesehen hat. Dieser Bau wird in die Geschichte eingehen. Höchst motiviert macht Michelangelo sich mal wieder auf nach Carrara. Nein, nicht dieser Stein. Siehst du nicht die Flecken? Der Stein muss rein sein. Schließlich ist er für den Papst bestimmt. 8 Monate lebt er unter den Steinbrucharbeitern und sucht die besten Marmorblöcke aus. Schließlich lässt er sie nach Rom verschiffen. Es sind mehrere Schiffsladungen voll. Michelangelo reist vorweg, wartet und schreibt Briefe an seinen Vater. Verehrungswürdigster Vater, ich würde meine Arbeiten hier schon gut vorwärts bringen, wenn nur meine Marmorblöcke kämen. Aber in dieser Hinsicht scheine ich das größte Missgeschick zu haben, denn seit ich hier bin, ist das Wetter keine 2 Tage gut gewesen. Vor mehreren Tagen kam gerade eine Barke an, die bei dem widrigen Wetter nur durch sehr großes Glück vor dem Untergang bewahrt wurde. Immerhin halte ich den Papst mit leeren Redensarten bei guter Laune, damit er mir nicht zürnt. Denn ich hoffe doch, dass das Wetter sich bequemt und ich bald anfangen kann mit der Arbeit. Gott gebe es. Endlich. Nach einigen zermürbenden Wochen trifft die ganze Ladung in Rom ein und Michelangelo kann mit der Arbeit beginnen. Es ist ein gigantischer Auftrag. Geplant sind mehr als 40 Skulpturen. Außerdem zahlreiche Bronzereliefs und aufwendig geschmückte Säulen. Der Papst suchte ihn sehr oft in seinem Hause auf und unterhielt sich dort mit ihm über das Grabmal und andere Dinge nicht anders, als er es mit einem Bruder getan haben würde. Und um bequemer hingehen zu können, hatte er angeordnet, dass vom Korridor zu der Wohnung Michelangelos eine Zugbrücke geschlagen wurde, über die er unbemerkt kommen konnte. Wenn man diesen Worten des Biografen Glauben schenken mag, ist Michelangelos Verhältnis zum mächtigen Papst also ungewöhnlich vertraut. Doch dann geht plötzlich alles schief. Eigentlich ist geplant, das Grabmal in Alt-Sankt Peter aufzustellen. Aber als Michelangelo die Kirche begutachtet, findet er dort keinen geeigneten Standort. Diese verdammte Kirche ist einfach viel zu klein! Das bringt den Papst dazu, ein anderes Projekt voranzutreiben, den Neubau des Petersdoms. Es soll die größte und prächtigste Kirche der Welt werden. Für das Grabmal hat der Papst jetzt erst einmal keine Zeit mehr. Papst Julius II. Beauftragt den angesehenen Architekten Donato Bramante mit dem Neubau des Petersdoms. Doch Bramante und Michelangelo mögen sich nicht. Eure Heiligkeit, wollt ihr wirklich euer Grabmal schon zu Lebzeiten errichten? Das ist ein schlechtes Vorzeichen. Ob Bramante das wirklich dem Papst eingeflüstert hat, ist nicht sicher. Aber Michelangelo ist überzeugt davon, dass der Konkurrent gegen ihn intrigiert. Und dann ist da noch das vielleicht größte Problem. Michelangelo und der Papst sind sich einfach zu ähnlich. Beide sind stolz und von sich selbst überzeugt. Die Situation schaukelt sich auf. Michelangelo merkt, dass sich sein Verhältnis zum Papst abgekühlt hat. Mehrfach ersucht er ihn um ein Gespräch. Verzeiht, ich habe den Auftrag, euch nicht einzulassen. Du weißt wohl nicht, wen du da vor dir hast. Ich bin Michelangelo, der Bildhauer seiner Heiligkeit. Wohl kenne ich euch. Aber ich muss tun, was mir von meiner Herrschaft aufgetragen ist, ohne weiter zu fragen. Ja, dann sagt dem Papst, wenn er mich braucht, soll er mich anderswo suchen. Michelangelo stürmt nach Hause. Er fühlt sich gedemütigt und bedroht. Er weist seine Diener an zu packen und verlässt die Stadt. Mein Verweilen in Rom wird wohl eher mir das Grab als dem Papst ein Grabmal bereiten. Der Papst schickt Michelangelo Kuriere hinterher. Aber als die ihn einholen, ist er schon auf Florentiner Hoheitsgebiet. Hier haben die päpstlichen Kuriere keine Macht mehr. Julius II. Schickt Michelangelo eine Botschaft. Er soll sofort nach Rom zurückkehren. Sonst fällt er in Ungnade. Ich werde niemals zurückkommen. Ich verdiene es nicht, für meine guten und treuen Dienste eine solche Vergeltung zu erfahren, dass ich davon gejagt werde wie ein schlechter Kerl. Über einen Vermittler stellt Michelangelo dem Papst sogar ein Ultimatum. Wünscht also seine Heiligkeit die Fortsetzung des Werkes. So möge sie den ausgemachten Betrag für mich hier in Florenz bei einer Bank hinterlegen. Ich habe in Carrara viele Marmorblöcke zur Verfügung, die ich nach hier transportieren lassen werde. Obwohl es mir genug Unkosten machen würde, so soll mich das doch wenig kümmern, wenn ich das Werk nur hier vollenden kann. Kurz gefasst, ja, lieber Papst, ich erfülle meinen Auftrag, aber nur zu meinen Bedingungen. Ganz schön dreist. Bedenkt man doch, dass Julius II. Als amtierender Papst einer der mächtigsten Männer der Welt ist. Ein paar Monate geht das Geplänkel zwischen dem Künstler und dem Papst hin und her. Doch auf Dauer kann selbst ein Sturkopf wie Michelangelo einen solch ungleichen Machtkampf nur verlieren. Die Florentiner Regierung ist besorgt und macht Druck. Schließlich gibt Michelangelo nach. Er reist zum Papst, als Gesandter im Auftrag der Republik Florenz. So fühlt er sich sicherer. Der Papst ist in der Stadt Bologna, die er gerade erobert hat. Als Michelangelo dort eintrifft, führen ihn Reitknechte vor den Papst. Statt zu mir zu kommen, hast du wohl auf uns gewartet. Verzeiht, ich habe aus Zorn gehandelt, da ich es nicht ertragen konnte, auf diese Weise davongejagt zu werden. Eure Heiligkeit, ich bitte um eure Vergebung. Einer der Bischöfe will für Michelangelo ein gutes Wort einlegen. Eure Heiligkeit, Menschen wie er sind einfältig und außer für ihre Kunst zu nichts zu gebrauchen. Ihr solltet ihm verzeihen. Einfältig bist du, der du ihm Gemeinheiten an den Kopf wirfst, die nicht einmal wir gegen ihn gebrauchen. Sieh zu, dass du verschwindest. Ich will dich nicht mehr sehen. Das klingt, als hätten zwei Hitzköpfe erkannt, dass sie über das Ziel hinausgeschossen sind. Doch 3 Jahre später ruft Papst Julius II. Michelangelo erneut nach Rom. Es geht um ein weiteres Großprojekt des Papstes, die Ausmalung der Sixtinischen Kapelle. An ihren Wänden haben sich bereits die Superstars der italienischen Malerei verewigt, Sandro Botticelli zum Beispiel und Michelangelos alter Lehrmeister. Domenico Ghirlandaio. In ganz Europa gibt es keinen bedeutenderen Auftrag für einen Künstler. Doch Michelangelo ist nicht zufrieden. Er würde viel lieber endlich das Julius-Grabmal vollenden. Außerdem fühlt er sich im Fach der Freskenmalerei unsicher. Ha! Da steckt bestimmt Bramante dahinter. Der will mich doch nur scheitern sehen. Doch der Papst duldet keinen Widerspruch. Zur Zeit Michelangelos bedeutet Künstler sein, im Auftrag eines anderen zu stehen. Auch heute noch sind Auftragsarbeiten für viele Künstler die Lebensgrundlage. Für Alexander von Schlieffen ist das aber nichts Negatives. Aufträge sind immer eine Situation, an der man als Künstler wachsen kann. Ich habe in meinem Leben aus praktisch jedem Auftrag irgendwas Neues gelernt. Auch Aufträge, wo ich am Anfang dachte, das kann ich gar nicht, das liegt mir überhaupt nicht. Ich hatte zum Beispiel einen Auftrag für ein Tiefseebild und ich hatte mich nie mit dem Thema auseinandergesetzt und dachte, das könnte vielleicht kitschig werden oder ich will doch eigentlich viel lieber Pilze malen. Dadurch, dass ich nichts hatte, an dem ich mich festhalten konnte, war ich so auf meine pure Kreativität zurückgeworfen, dass ich mit den Elementen, die mir fremd waren, trotzdem was Lebendiges hinbekommen wollte und das hat mich dann im Endeffekt weitergebracht, als wenn ich 3 eigene Werke weitergemacht hätte. Auch Michelangelo geht schon bald völlig in dem neuen Auftrag auf. Mein Werk soll die Welt bewegen. Es folgt die Geschichte der Sixtinischen Decke in 8 Kapiteln. Kapitel 1. Wer ist hier der Boss? Julius II. Möchte die Decke eigentlich nur mit den 12 Aposteln bemalen lassen. Aber das ist Michelangelo zu wenig. Eure Heiligkeit, das wäre doch einfach nur ärmlich. Was meinst du mit ärmlich? Na, schließlich waren die Aposteln in Wahrheit allesamt arme, schlichte Männer. Daraufhin erhält Michelangelo vom Papst einen neuen Auftrag. Nach dem Motto, mal was du willst, ich vertraue deinem Urteil. Eine Art Blankoscheck vom Papst. So etwas hat es noch nie gegeben. Michelangelo beschließt, er will die ganze Schöpfungsgeschichte malen. Angefangen bei der Entstehung von Licht und Finsternis, über die Erschaffung des Menschen bis hin zu Noah. Außerdem Propheten und Szenen aus der Geschichte des Volkes Israel. Insgesamt etwa 350 Figuren. Ein gewaltiges Werk. Kapitel 2: Keine Kompromisse. Der Auftrag ist eine unglaubliche Herausforderung. Wie soll Michelangelo alle Flächen und Winkel der riesigen Decke überhaupt erreichen? Kein Problem. Wir hängen ein Gerüst auf an Seilen, die wir im Gewölbe befestigen. Aber dabei entstehen ja Löcher im Mauerwerk. Wie gedenkt ihr, diese zu schließen? Das überlegen wir später. Nein! So haben wir es schon immer gemacht. Das kommt gar nicht in Frage. Das zerstört ja die Wirkung der Bilder. Michelangelo wird daraufhin erst einmal zum Ingenieur. Er grübelt und zeichnet und entwirft ein eigenes Gerüst, das wie eine Brücke funktioniert und weitgehend freisteht. Kapitel 3: Nicht aufgeben. Die Freskenmalerei ist ein kompliziertes Handwerk. Mehrere Schichten Putz müssen auf eine Wand aufgetragen werden. Das Bild wird gemalt, solange der Putz noch frisch ist, also al fresco. Dafür hat der Maler nur einen Tag Zeit. Nur so kann eine lange Haltbarkeit des Gemäldes sichergestellt werden. Die aufwendigen Motive malt der Künstler zunächst auf Karton. Die Umrisse werden dann durchstochen und der Karton an der Wand fixiert. Dann wird Kohlenstaub durch die Löcher im Karton geblasen. So entsteht ein Abdruck auf dem Putz. Michelangelo hat noch wenig Erfahrung mit der Freskenmalerei. Meister, seht nur, die Farben sind alle verblasst. Als er das erste Gemälde malt, fängt prompt die Wand an zu schimmeln. Was ist das denn? Und dann auch noch diese ekelhaften Flecken? Ich mag nicht mehr. Aber der Papst lässt nicht mit sich reden. Michelangelo muss weitermachen. Und das Durchhalten lohnt sich. Bald hat Michelangelo den Dreh raus. Kapitel 4: Bloß keine Teamarbeit. Anfangs arbeitet Michelangelo nicht allein. Einige erfahrene Assistenten übernehmen Teile der Motive. Mit Michelangelo zusammenzuarbeiten ist kaum auszuhalten. Der Arm ist zu lang, die Haut zu hell. Ständig mäkelt er an einem herum. Ja. Dieses Werk ist zu groß, um es aus der Hand zu geben. Hier vertraue ich nur auf mich selbst. Michelangelo bemalt nun die gesamte Decke allein. Einige wenige Assistenten helfen lediglich bei der Vorbereitung der Malgrundlage und der Farben. Meister, Vorsicht! Ah. Die Farbe, sie tropft euch aufs Gesicht. Dieser Auftrag ist der Vorhof zur Hölle. Das ist das Anstrengendste, was ich je gemacht habe. Kapitel 5: Die eigenen Grenzen überwinden. Die Arbeit dauert 4,5 Jahre. Michelangelo geht dabei auch körperlich an seine Grenzen. Stundenlang arbeitet er bei schlechtem Licht. Meist liegt er oder kniet. Ständig ist der Rücken nach hinten gekrümmt. Die Farbe tropft ihm in die Augen. Er hat Angst zu erblinden. Sein Biograf erzählt: Nachdem dieses Werk fertig war, konnte Michelangelo, da er beim Malen so lange Zeit die Augen gegen das Gewölbe hinaufgerichtet hatte, schlecht sehen, wenn er nach abwärts blickte, so dass er, wenn er einen Brief oder sonst etwas Kleines zu lesen hatte, es mit den Armen über den Kopf halten musste. Während der Arbeitsphase isoliert sich Michelangelo von der Welt. Er lebt nur noch für sein Werk. Ich hause hier in großer Sorge und unter größten körperlichen Anstrengungen und habe keinen einzigen Freund, will auch keinen. Und habe nicht so viel Zeit, um das Notwendige essen zu können. Kapitel 6. Learning by Doing. Die gewaltigen Dimensionen der Kapelle sind auch für Michelangelo neu. Wie wirken die Figuren an der Decke auf den Betrachter unten am Boden? Das muss er erst lernen. Wer heute genau hinsieht, entdeckt, wie Michelangelo experimentiert und seine Schlüsse zieht. Nein, die Figuren sind einfach zu klein. Und zu viele Details. Zu viel Hintergrund. Das erkennt man von hier unten kaum. Michelangelo beschließt, bei den restlichen Bildern malt er die Figuren größer und zentraler. Kapitel 7. Zauberei mit dem Pinsel. Michelangelo malt nicht nur Figuren auf die riesige Decke. Er malt auch Wände und Säulen, die scheinbar aus der Wand hervortreten. Mit seinem Pinsel lässt er scheinbar einzelne Räume entstehen. So kann sich der Betrachter auf der gewaltigen Fläche orientieren. Und noch einen anderen Zaubertrick wendet er an. Die perspektivische Verkürzung. Meister, ist die Brust bei eurem Jonas nicht ein wenig zu kurz geraten? Unsinn! Siehst du nicht, wie sich die Decke hier am Rande wölbt? Was macht das denn für einen Unterschied? Durch die kurze Brust scheint es, als ob Jonas sich nach hinten beugt. Und dadurch wirkt die Decke nicht mehr gewölbt, sondern gerade. Genial! Jetzt sehe ich's auch, Meister! Kapitel 8. So etwas hat die Welt noch nicht gesehen. Am 1. November 1512 wird die neue Sixtinische Decke feierlich enthüllt. Papst Julius II. Ist hochzufrieden. Im Mittelpunkt von Michelangelos Schöpfungsgeschichte steht die Erschaffung Adams, eines der berühmtesten Bilder der Welt. Es zeigt Gott, der voller Energie seine Finger ausstreckt, um damit Adam Leben einzuhauchen. Adam sitzt, ebenfalls mit ausgestrecktem Finger, ruhig und gelassen. Die Hände berühren sich noch nicht. Es ist ein Augenblick voller Spannung. Der Moment, kurz bevor alles beginnt. Die ganze Welt ist von Michelangelos Werk begeistert. Bis heute. Diese unfassbare Kraft, diese Leichtigkeit und Kraft gleichermaßen, die dort zu sehen ist, die wundervolle Farbigkeit. Und man sieht, wie poppig der eigentlich gewesen ist, damals schon zu seiner Zeit. Für den Berliner Künstler Alexander von Schlieffen ist es ein lang gehegter Traum, einmal einen ganzen Raum zu bemalen. Aber warum ist das so etwas Besonderes? Ein Bild ist etwas, das hängt man an eine Wand und das kann man wieder abhängen. Aber wenn ein Bild auf einer Wand ist, dann wird der Raum auch zu einem Bild und der Raum bekommt eine ganz andere Dimension. Und deswegen finde ich, dass Wandmalerei etwas ganz Besonderes ist. Das ist wie eine Veredelung der Malerei. Nur knapp 4 Monate nach der Enthüllung der Fresken stirbt Papst Julius II. Michelangelo verliert damit seinen großen Förderer, der ihm oft das Leben schwer machte, aber der ihn auch zu künstlerischen Höchstleistungen anstachelte. Und noch immer ist das Grabmal des Papstes nicht fertig. Michelangelo muss nun mit den Erben verhandeln. Es gibt einen neuen Vertrag. Und noch einen und noch einen. Jedes Mal werden die Dimensionen kleiner. Bis zur endgültigen Fertigstellung werden noch viele Jahre vergehen. Durch den Tod von Julius II. Ergeben sich für Michelangelo neue, alte Chancen. Denn die Medici haben es geschafft, in Florenz wieder die Macht an sich zu reißen. Und sie sind mächtiger als je zuvor. Kurz hintereinander stellen sie 2 Päpste. Michelangelo kennt die beiden noch aus seiner Jugend in Lorenzos Garten. So kehrt der Künstler in seine Heimatstadt zurück. Die Medici haben einige große Aufträge für ihn. Michelangelo soll eine Bibliothek für ihre Büchersammlung bauen. und er soll eine Sakristei errichten, in der die prominenten Mitglieder der Familie beerdigt werden, die sogenannte Medici-Kapelle. So wird Michelangelo zum Unternehmer, der zahlreiche Handwerker beschäftigt. Doch dann verlässt die Medici ihr Glück. Beim Sacco di Roma, einem brutalen Plünderungszug von Söldnern, wird der Medici-Papst entmachtet. Auch in Florenz rebellieren jetzt wieder die Bürger und jagen die Medici aus der Stadt. Es folgt ein dreijähriger Krieg. Zum ersten Mal in seinem Leben ergreift Michelangelo ganz offen Partei für die Republik. Er wird zum obersten Festungsbaumeister. Überlegt ausführlich, wie man die Hügel, die die Stadt umgeben, schützen kann. Wir brauchen mehr Matratzen! Wo sollen die denn alle hin? Wir lassen sie mit Seilen vom Glockenturm herab. Für Kunst hat er dabei kaum Zeit. Die Matratzen werden die Kraft der Geschützkugeln abfangen. Doch Florenz verliert den Freiheitskampf. Die Stadt fällt zurück an die Medici. Und Michelangelo ist nun in ernster Gefahr. Öffnet die Tür! Wo ist Michelangelo, der Bildhauer? Wir haben den Auftrag, ihn vor das hohe Gericht zu bringen. Michelangelo hält sich bei einem Freund versteckt. In Florenz rollen die Köpfe, buchstäblich. Doch Michelangelo bleibt verschont. Seine alten Kontakte zu den Medici helfen ihm noch immer, trotz seines Einsatzes für die Republik. Der aus dem Exil zurückgekehrte Medici-Papst vergibt ihm. Michelangelo nimmt die Arbeit an der Medici-Kapelle wieder auf. Er weiß, sein Leben verdankt er einzig dem Schutz des Papstes. Wieder ist Michelangelo also mittendrin im Konflikt seines Lebens. Wieder ist er hin und her gerissen zwischen der Loyalität zu den Medici, denen er so viel zu verdanken hat, und seiner Leidenschaft für die Sache der Republik. Mehr denn je ist er überzeugt, dass die Macht nicht in die Hände Einzelner gehört, dass dies nur zu Missbrauch und Krieg führt. Dennoch weiß er, dass er, gerade als Künstler, von den Mächtigen abhängig ist. Seine Kunstwerke entstehen durch ihr Geld, ihren Einfluss, ihren Schutz. Seine Distanz und sein Sarkasmus, selbst gegenüber seinen mächtigen Auftraggebern, verliert er trotzdem nicht. Beispiel Medici-Kapelle. Die Statuen der beiden Herzöge Giuliano und Lorenzo de' Medici haben keinerlei Ähnlichkeit mit den beiden Verstorbenen. In 1000 Jahren weiß sowieso niemand mehr, wie sie ausgesehen haben. Die Kunst schwebt für Michelangelo über der Tagespolitik. Kunst bleibt, Herrscher kommen und gehen. Das zeigt auch ein langer Brief an einen Freund, in dem sich Michelangelo über den Vorschlag der Medici lustig macht, eine kolossale Statue vor der Kirche San Lorenzo aufzustellen. Nach meiner Ansicht wäre es viel praktischer, den Koloss dort zu errichten, wo sich der Barbierladen befindet. Da der Abbruch dieses Ladens wegen der Einnahmen vielleicht nicht tragbar wäre, so habe ich daran gedacht, die Figur in sitzender Haltung darzustellen. Der Sitz müsste dann so hoch sein, dass man darin den Barbierladen unterbringen könnte, indem man den Bau hohl ausführt. So würde man der Miete nicht verlustig gehen. Ein Freund riet mir auch, man müsse darin einen Taubenschlag einrichten. Mir ist aber noch ein anderer, weit besserer Einfall gekommen. Aber dafür müsste man die Figur noch größer bauen. Ihr Kopf müsste nämlich San Lorenzo als Glockenturm dienen. Er braucht ja dringend einen. Wenn man dann die Glocken darin zöge und ihr Klang aus dem Munde dröhnt, so würde sich das anhören, als schreie der Koloss nach Gnade. Schreie der Koloss nach Gnade. »1534 kehrt Michelangelo seiner Heimatstadt erneut den Rücken. Florenz ist nicht mehr die Stadt, die er so liebt. Die Republik ist vernichtet, die Medici haben eine Diktatur errichtet. Michelangelo ist 59 Jahre alt und zieht nach Rom, endgültig. Rom ist eine aufblühende Stadt. Viele Künstler, Dichter und Philosophen sind in den letzten Jahren hierher gekommen und verbreiten ein modernes Flair. Und noch etwas zieht den Künstler nach Rom. Er ist verliebt. Vor 2 Jahren bereits hat Michelangelo auf einer Romreise den adligen Tommaso di Cavalieri kennengelernt. Er ist fasziniert von dem schönen Mann, der 35 Jahre jünger ist als er. An einen Freund schreibt er: Ich bitte euch, empfehlt mich ihm 1000 Mal, wenn ihr ihn seht. Falls ihr mir schreibt, berichtet mir ein wenig von ihm, damit ich ihn in der Erinnerung behalte. Denn sollte er meinem Geist entschwinden, ich glaube, ich würde auf der Stelle tot umsinken. Michelangelo schreibt seinem Angebeteten flammende Gedichte. Wenn man durchs Aug ins Innere schauen kann, so lass, mein Freund, dies Zeichen Kunde geben von meiner Glut, die mit des Herzens Beben dich fragt, ob dein Erbarmen sie gewann. Ob sich die Liebe erfüllt, bleibt ein Geheimnis. Immerhin ist Homosexualität in den Augen der Kirche eine Sünde. Auf jeden Fall aber entwickelt sich eine leidenschaftliche Freundschaft, die bis zu Michelangelos Tod andauert. In Rom wartet auch der nächste Riesenauftrag. Der neue Papst Paul III. Will, dass Michelangelo die Altarwand der Sixtinischen Kapelle neu bemalt. Als er jedoch hört, dass Michelangelo eigentlich noch bei den Julius-Erben in der Pflicht steht, endlich das Grabmal zu vollenden, ist er wütend. All die Jahre habe ich den Wunsch gehegt, dich, Michelangelo, mit einem Kunstwerk zu beauftragen. Und jetzt, wo ich Papst bin, soll ich ihn mir nicht erfüllen? Ich werde diesen Vertrag zerreißen und bin bereit, mit allen Mitteln dafür zu sorgen, dass du in meine Dienste trittst. Papst Paul III. Hat eine einfache Lösung. Er macht Michelangelo einfach zum obersten Architekten, Maler und Bildhauer des Vatikans. Der Künstler erhält von ihm ein stattliches Monatsgehalt. Sein Vertrag mit den Julius-Erben ist damit faktisch unwirksam. Diesmal arbeitet Michelangelo 6 Jahre lang in der Sixtinischen Kapelle. Als erstes muss er Fresken entfernen, die bisher die Wand schmückten. Einige davon hat er selbst gemalt, als er 25 Jahre zuvor die Sixtinische Decke gestaltet hat. Thema der Altarwand ist das jüngste Gericht. Christus kehrt als Weltenrichter zurück, holt die Gerechten in den Himmel und verdammt die Sünder in die Hölle. Das Thema ist ein häufiges Motiv, doch Michelangelo malt ein wahrhaft revolutionäres Bild. Fast alle Figuren sind nackt. Sie sind voller Bewegung, winden sich, strecken sich, beugen sich. Michelangelo zelebriert die Nacktheit geradezu. Aber so viel Nacktheit in einem kirchlichen Raum? Und dann ist da auch noch Christus, der Weltenrichter. Ohne Bart, muskelbepackt, wie ein durchtrainierter Athlet bei den Olympischen Spielen. Seht nun, mein Lieber, was haltet ihr davon? Verzeiht eure Heiligkeit, aber es ist wieder alle Schicklichkeit, an einem so heiligen Ort so viele nackte Gestalten zu malen, die aufs Unanständigste ihre Blößen zeigen. Das hier ist kein Werk für die Kapelle des Papstes. Es gehört vielmehr in eine Badestube oder Kneipe. Michelangelo ist außer sich vor Wut. Der Zeremonienmeister des Papstes hat es gewagt, sein Werk aufs Übelste zu kritisieren. Unanständig? Ich zeig dir, was unanständig ist. Als der Papst und sein Zeremonienmeister die Kapelle verlassen haben, greift der Künstler zum Pinsel. Na, warte! Ganz unten rechts malt er den Höllenwächter Minos. Und der hat verblüffende Ähnlichkeit mit dem Zeremonienmeister. Michelangelo gibt ihm Eselsohren und damit nicht genug. So! Er lässt eine Schlange an ihm emporzüngeln und die beißt ihm, nein, doch, kräftig in sein Geschlecht. Die Rache eines Künstlers. Als die Wand 1541 enthüllt wird, sind die Reaktionen gespalten. Wer also die Urteilskraft besitzt, als getaufter Kenner der Malerei, schäme ich mich angesichts der den menschlichen Geist unwürdigen Gestaltungen. Aber das Werk selbst verabscheue ich aufs Heftigste und frankeste. Michelangelos ungewöhnliche Interpretation des jüngsten Gerichts hat vielleicht auch ein bisschen mit Vittoria Colonna zu tun. Die 49-jährige adlige Witwe ist seit einigen Jahren Michelangelos engste Freundin und eine Seelenverwandte. Michelangelo verehrt die kluge Frau, die auch offen unbequeme Positionen vertritt. Um Vittoria Colonna schart sich ein Kreis von Künstlern und Gelehrten. Sie steht auch den sogenannten Spirituali nahe. Der Geheimbund ist inspiriert von dem deutschen Kirchenreformator Martin Luther, der sich vor einigen Jahren vom Papst und der katholischen Kirche losgesagt hat. Das wollen die Spirituali nicht. Sie wollen die Kirche von innen heraus reformieren. Dennoch, sich zu ihren Thesen zu bekennen, ist gefährlich. Durch die Freundschaft mit Vittoria Colonna setzt sich Michelangelo stark mit Gott und der Kirche auseinander. Und er beschäftigt sich sogar mit den Thesen der Kirchenreformer. Vielleicht hat das auch Einfluss auf das Julius-Grabmal, das 1545 endlich aufgestellt wird. Nicht an seinem ursprünglichen Bestimmungsort, sondern in der römischen Kirche San Pietro in Vincoli und auch nicht in seiner ursprünglich geplanten Größe, sondern in deutlich abgespeckter Form als Wandgrab. Dieses Grab ist die Tragödie meines Lebens. 40 Jahre hat es mir geraubt. Michelangelo vollendet das Grabmal nicht allein. Einige Figuren werden von anderen Künstlern übernommen. Das Konzept aber ist von ihm. Und es gibt einige Rätsel auf. Warum zum Beispiel ist die Statue des Papstes so klein und unscheinbar? Warum ist Julius II., der kriegerische Papst, ohne ein Zeichen seiner Macht dargestellt? Warum blickt er in sich gekehrt und sanft nach unten? Steckt dahinter eine geheime Botschaft des Rebellen? Vielleicht hat sich ja vor 500 Jahren ein geheimes Gespräch wie dieses zwischen Michelangelo und seiner Vertrauten Vittoria Colonna abgespielt. Michelangelo, der Papst sieht ja fast so aus wie ein Kind, dass du das gewagt hast. Vittoria, du hattest recht. Ein Papst sollte sich nicht durch seine Macht und seine Kriege beweisen, sondern durch seine Güte, sola fide. Nur durch unseren Glauben kommen wir in den Himmel. Außerdem ist Julius ja ohnehin schon lange tot. Tja, wo du recht hast, hast du recht, mein Lieber. Eindeutige Antworten, was Michelangelo aussagen wollte, gibt es nicht. Aber gerade das macht für Alexander von Schlieffen die Faszination aus. Gute Kunst erschöpft sich ja nicht. Das heißt, man guckt sich das nicht einmal an und dann war es das und geht man nach Hause und macht ein Foto und dann hat man das. Sondern jedes Mal, wenn man sich das wieder anschaut, kann eine neue Empfindungsebene da reinkommen, eine neue Dimension, die man entdeckt. Ein gutes Kunstwerk ist einfach extrem vielschichtig und das ist etwas, was man nicht auf einmal wahrnimmt. Und das ist meiner Meinung nach auch das, was eine politische Botschaft von einem Kunstwerk sein kann. Es ist immer die Vielschichtigkeit, das ist immer eine Aussage. Michelangelo ist mittlerweile ein alter Mann. Kaum einer, den er nicht überlebt. Sein Vater ist gestorben und auch seine Brüder. 1547 stirbt seine beste Freundin, Vittoria Colonna. Michelangelo trauert monatelang. Es verfolgen ihn nun ständig die Gedanken an seinen eigenen Tod. Er verwendet große Energie, seine Nichte und seinen Neffen gut unter die Haube zu bringen. Seine Familie soll abgesichert sein. In den letzten Jahren legt er noch einmal eine unfassbare Energie an den Tag. Fast scheint es, als versuche er, dem Tod davonzulaufen. Er bemalt die Wände der Capella Paulina, der Privatkapelle von Paul III. Und er bekommt mehrere Großaufträge als Architekt. Das wichtigste Projekt des alternden Künstlers, er übernimmt den Neubau des Petersdoms, der mittlerweile in Bürokratie und Korruption zu ersticken droht. Er weiß, dass er den Gesamtbau nicht zu Ende führen kann und konzentriert sich deshalb auf den Bau der Kuppel. Ich sah Michelangelo an der Arbeit. Bis zum Ende arbeitete er auch als Bildhauer. Und obwohl er nicht sehr kräftig war, schlug er von einem harten Marmorblock in einer Viertelstunde noch mehr Splitter herunter als 3 junge Männer in 3 oder 4-mal so langer Zeit. Wer das nicht mit Augen gesehen hat, der kann es nicht glauben. Und er ging mit solchem Feuer und Ungestüm an die Arbeit, dass ich glaubte, das Werk müsse in Stücke gehen. Mit einem Schlag brachte er Fetzen von 3 bis 4 Fingern Dicke herunter. Und das so genau bis zum markierten Punkt, dass, wenn nur ein bisschen mehr Marmor abgesprungen wäre, er Gefahr lief, das Ganze zu verhauen. Michelangelo kann natürlich für das Thema Hochladung und Spannung ein Riesenthema sein, weil der war ja extrem getrieben. Der wusste sicherlich oft nicht, wohin mit seiner Power. Und dann kann man eben sehen, wie toll das ist, dass man diese Kraft nicht destruktiv nutzt und seinem Nachbarn vermöbelt, sondern dass man damit was schafft. Erst wenige Tage vor seinem Tod legt der Künstler endgültig Meißel und Pinsel nieder. Am 18. Februar 1564 stirbt Michelangelo Buonarroti im Alter von fast 89 Jahren in Rom. Bei ihm sind Ärzte und Freunde. Auch sein Geliebter Tommaso di Cavalieri weicht in seiner letzten Stunde nicht von seiner Seite. Viele seiner Zeichnungen und unvollendeten Werke hat Michelangelo vor seinem Tod vernichtet. Sein Haus ist ärmlich eingerichtet. Jedoch findet man eine große Summe Bargeld. Nach heutigen Maßstäben wäre Michelangelo mit all seinem Grundbesitz und seinem Barvermögen ein Multimillionär gewesen. Michelangelo ist kaum tot, da entbrennt ein Streit um seinen Leichnam. Wo soll er beerdigt werden? Florenz oder Rom? Beide Städte wollen den Künstler für sich. Heimlich wird der Tote schließlich nach Florenz überführt. Er wird öffentlich aufgebahrt. Die Menschen pilgern in Scharen zu seinem Leichnam. Schließlich wird er in der Kirche Santa Croce bestattet. Also das ist schon zu Recht, dass man sagt, dass er ein Titan war oder ist. Und das lässt ja auch nicht nach, wenn jemand so ein wunderbares Werk geschaffen hat, das bleibt lebendig, das lebt weiter. Das ist nicht etwas, was wie eine Tasse Tee ausgetrunken ist und dann hat sich das erledigt. In der Menschheitsgeschichte ist das, was er geschaffen hat, ein Meilenstein, an dem man sich auch noch wahrscheinlich für Jahrtausende lang orientieren kann als etwas des Großartigsten, was Menschen geschaffen haben. Das ist ja inspirierend und das ist ja das Schöne an so einem Werk, dass es dabei darum geht, dass es immer wieder neue Generationen inspirieren und begeistern und mitreißen kann. Sein Leben lang war Michelangelo der Künstler der Mächtigen, der Fürsten, der Reichen, der Päpste. Keines seiner großen Werke, weder die Pietà noch der David oder die Sixtinische Kapelle, ist auf eigene Initiative entstanden. Und doch hat sich keiner seiner Auftraggeber einen solch unumstößlichen Platz in der Geschichte gesichert, wie der Künstler, der diesen Kunstwerken einst Leben einhauchte. Bis heute prägt Michelangelo die Vorstellung der Menschen von Kunst. Wild, eigenwillig und gewaltig. Die Kopien seiner Kunstwerke zieren heute T-Shirts und Frühstücksbrettchen, Vorgärten und Büros. Offen hat sich Michelangelo selten zu dem bekannt, was ihn bewegte. Aber er hat es mit dem Meißel in Stein gehauen und mit dem Pinsel auf Wände gemalt. Angepasst war er nie. Regeln hat er nie akzeptiert. Sein Leben war eine stille Rebellion. Keine laute Revolte. So viele Herrscher habe ich kommen und gehen sehen. Sie halten sich für den Mittelpunkt der Welt. Sie dulden keinen Widerspruch. Egal. In meiner Kunst war ich immer eines: frei. Auf Wiederhören bei Audible.